am Deich zu stehen, wenn die Sonne im Meer versinkt. So weit zu sehen, bis die See sie ganz verschlingt, auch wenn's furchtbar kitschig klingt. Das ist genau, wofür ich lebe. Gegenwind und zuzuhören, wie er seine Lieder singt. Alles ist klar, ich brauch nichts zu verstehen und zu bestehen. Und alles ist klar, ich brauch nichts wegzugehen, von hier kann ich den Himmel sehen. Tief zu atmen, dass einem schwindlig wird. So hoch zu fliegen, dass man den Weg verliert. Auch wenn das jetzt kitschig klingt. Das ist genau, wofür ich lebe. So laut zu lachen, dass es peinlich ist. Und so lang zu fluchen, bis man den Grund vergisst. Alles ist klar, ich brauch nichts zu verstehen und zu bestehen. Und alles ist klar, ich brauch nichts wegzugehen, von ihr kann ich den Himmel sehen. Habt ihr ein bisschen Spaß? Lass mal was hören, yeah! So laut zu leben, dass man Ärger kriegt. Und nicht zu fallen, auch wenn man unten liegt. So zu vertrauen, dass man sich sicher ist. Auf das zu bauen, was einem wichtig ist. Und alles ist klar. An der Gitarre von mir aus ganz links, Chris Menius. Am Schlagzeug schräg links hinter mir, Lenny Siebers. Am Bass direkt vor euch, Florian Spano. An der Gitarre in der Mitte. Das haben sie sich wieder gemerkt, ne? Einmal rutscht mir ja der Mund aus und dann... Ja, ja, so ist das. Sebastian Rosconi! Wir sind die Grünen Raben. Wir spielen in 2 Wochen unseren letzten Auftritt, vorläufig letzten Auftritt, beim Sonnenbrander Mühlenstrand-Festival in der Biemühle in Weichersbach. Da hängt's Plakat. Da ist das Plakat. Wir haben auch Flyer dabei, wer möchte. Das hat keinerlei Mehrwert für euch, aber ihr solltet unbedingt in die Facebook-Gruppe einsteigen. Ja, kommen wir langsam zum Schluss. Das nächste Stück heißt Bilanz. Und das habe ich geschrieben, weil ich schon ziemlich alt bin. Viel Spaß! Musik. Na dann!